Der Kaiser hat es heute verkündet und seit heute ist es wahr. Jeder Junge kennt den deutschen Namen. Wie human, wie wunderbar. Doch traurig schleicht des Rabbis Kammer und die Pfeilen baumeln herab. Denn auch er bekam den deutschen Namen und an der Hände er bis jetzt gehabt. Der Rabbi heißt Trompetenschleim. Hat sich das nur ausgedacht? Der Rabbi heißt Trompetenschleim. Mann, was haben wir gedacht? Der Rabbi heißt Trompetenschleim. Lang soll der Beamte leben, der dem Rabbi Trompetenschleim seinen Namen hat gegeben. Koscher waren ihre Matzen, die zum Kasper sie kamen, aber nicht ihre Geschäfte und noch weniger ihre Namen. Schlomo Kran, es gibt vieles lecker, gibt sich schwul nun Masterluft. Doch am schönsten ist noch immer, wenn man die Der Rabbi heißt Trompetenschleim, hat sich das nur ausgedacht. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, an das haben wir gedacht. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, dann soll der Beamte leben, der dem Rabbi Trompetenschleim seinen Namen hat gegeben. In Demut und Vollfassung und mit lächerlicher Würde trägt Rabbi Trompetenschleim seines neuen Namens Bürde. Abends schließt die Synagoge und geht nach dem Detail. Plötzlich ruft so ein Spitzbube: Guten Abend, Herr Trompetenschleim! Der Rabbi heißt Trompetenschleim, er hat sich das nur ausgedacht. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, an das haben wir gedacht. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, dann soll der Beamte leben, der dem Rabbi Trompetenschleim seinen wunderschönen deutschen Namen hat gegeben.